passieren. Hauptsache kein Gemüse, Fleisch im Marsch. Dampo hat kein Schnitzel, Poso lieber mit Wurst. Tango, der ist gar nix, Fleisch im Marsch. Zimmer, stecke mir am besten.